SKNNTE et was a key slash sign, das lieber nicht berdienkst, aber ihr Wachs ist a perfect normal physiologisch secretion und auch ein Tatsache des Lebens. Wissen wie bis Kontrolle die Zubwur dir erlauben ein, besser zu hren und stoppen Krankheiten, Ohrenschmerzen und vieles mehr.